بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سبحانه وتعالى بن هاتسكن الله سيجن هاي بن هاتسكايت من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen dafür, dass ihr gekommen seid, und euch euren Iman stärken und euch an Wissen, an nützlichem Wissen vermehren. Wir Geschwister, wir machen heute inshallah ta'ala weiter an der Stelle, wo wir beim letzten Mal fertig waren. Und ich lese zuerst einmal den Teil vor, den wir heute inshallah ta'ala vorhaben, den wir vorhaben durchzugehen. Der Autor rahimahullah ta'ala sagte: Wisse, Allah möge dich zur Gehorsamkeit leiten, dass die Hanifiyya, die Religion Ibrahims, bedeutet, dass du Allah einzig anbetest und aufrichtig in der Religion sein sollst. Und dies ist ein Befehl von Allah an jeden Menschen, und aus diesem Grund hat er sie erschaffen. Wie er der Erhabene sagte: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist aus Surat Al-Dhariyat, die 56. Ayah. Die Bedeutung von mir dienen ist an ihn als einen einzigen zu glauben. Und das Gewaltigste, was Allah befohlen hat, ist der Monotheismus. Dies bedeutet, ihn alleinig anzubeten. Und das gewaltigste Verbot ist die Beigesellung. Und diese ist, dass man neben ihm jemanden anruft. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Surat al-Nisa, Vers 36. Und wenn du gefragt wirst, welche der drei Grundlagen sind euch verpflichtet worden, von der jeder Mensch Kenntnis besitzen muss, so sage: die Kenntnis des Dieners über seinen Herrn, seine Religion und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die erste Grundlage, die Erkenntnis Allahs, oder die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du gefragt wirst, wer ist dein Herr, so sage: mein Herr ist Allah, derjenige, der mich und all seine Weltenbewohner durch seine Gabe erzogen hat. Und er ist der, den ich anbete, und außer ihm bete ich nichts an. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Welten, das ist Surat Fathandisch. Welten ist alles außer Allah. Und ich bin auch ein Teil dieser Welt. Und wenn du gefragt wirst, wie hast du deinen Herrn erkannt, so sage: durch seine Zeichen, seine Geschöpfe. Zu seinen Zeichen gehören die Nacht, der Tag, die Sonne und der Mond. Und zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel, die sieben Erden und was in ihnen und was zwischen beiden ist. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm alleine dient. Surat Fussilat, Vers 37. Und die Aussage des Erhabenen: gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er erschuf die Sonne, den Mond und die Sterne durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl, segensreich ist Allah, der Herr der Welt. Und der Herr ist der Anbetungswürdige. Der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen: O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Surat al-Baqarah, Vers 21 bis 22. Ibn Kathir, möge Allah sich ihm erbarmen, sagte, der Schöpfer von all diesen Dingen ist der Einzige, dem die Anbetung gebührt. Das ist der Abschnitt, liebe Geschwister, den wir heute inshallah ta'ala vorhaben. Er hört sich viel an, aber wir werden inshallah ta'ala versuchen, das durchzugehen, denn es gibt viele Textbeweise, die inshallah ta'ala sich von selbst, die selbst erklärend sind. Zunächst einmal wisse, möge Allah dich zur Gehorsamkeit leiten. Das heißt, der Autor, möge Allah ihn belohnen, betet für dich, dass die Hanifiyya, die Religion Ibrahims, bedeutet, dass du Allah einzig anbetest und aufrichtig in der Religion zu sein hast. Wir wollen uns kurz unterhalten über den Begriff der Hanifiyya. Der Begriff Hanifiyya, liebe Geschwister, kommt vom arabischen, von der arabischen Wortwurzel, die aus drei Buchstaben besteht, Ha, Nun und Fa. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und das bedeutet, Hanafa bedeutet im Arabischen sich zur Seite wenden, biegen. Sich zur Seite wenden. Und was ist dann mit der Hanifiyya gemeint? Die Hanifiyya gemeint ist, dass man sich vom Schirk weg abwendet in Richtung Tauhid. Dass man sich vom Schirk abwendet in Richtung Tauhid. Deswegen ist mit der Hanifiyya nichts anderes gemeint als der Tauhid selbst. Das heißt, vom Schirk weg in Richtung Tauhid. Also wenn wir sagen Hanifiyya, dann meinen wir damit den Tauhid. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim alayhi salatu wasalam als einen Hanif bezeichnet. Und deswegen hat der Autor auch dieses Beispiel hier erwähnt. Er sagte, wisse, dass die Hanifiyya, die Religion Ibrahims, bedeutet das und das und das. Warum hat er Ibrahim als Beispiel genannt? Ich meine, jeder Prophet ist ein Beispiel für die Hanifiyya, zweifellos. Aber unser Prophet Abraham alayhi salatu wasalam ist ein Paradebeispiel für die Hanifiyya. Warum? Weil er, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihm Segen und Heil schenken, weil er ist ein Beispiel, ein Paradebeispiel, wie man mit einem ganzen Volk umgeht, das Götzendiener gewesen ist, oder das Götzendiener bestand, und zu ihnen gehörten auch seine eigene Familie, im Speziellen natürlich, also sein Vater. Das meinte ich mit seiner eigenen Familie. Wir wissen, dass sein eigener Vater und sein eigenes Volk Götzendiener waren. Und warum ist er auch ein Paradebeispiel? Weil er, alayhi salatu wassalam, von klein auf schon erkannt hat, dass der Schirk ein Irrweg ist, und weil er standhaft blieb bis zum Ende seines Lebens und dazu gehörte, dass man ihn versucht hat zu ermorden aufgrund seines Tauhid. Wir wissen die Geschichte aus dem Koran Karim, dass das Volk von Ibrahim a.s. sie haben ein riesengroßes Feuer entfacht, und mit dem Ziel, was? Mit dem Ziel, Ibrahim in dieses Feuer hineinzuwerfen. Und wir reden so einfach über diese Geschichte, aber immer, wie ich gesagt habe, wenn wir über die Prophetengeschichten sprechen, sollten wir uns bewusst machen, wie hätte unser einer an ihrer Stelle gehandelt, wenn er in dieser Situation gewesen wäre, Ibrahim a.s., obwohl man ihm ein Feuer vorbereitet hat und ihn reinschmeißen wollte, er ist trotzdem standhaft geblieben, obwohl er damit rechnen musste, dass das das Ende seines Lebens sein wird. Aber er war standhaft und hat auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, und Allah hat ihn dafür belohnt, indem er ihn vor diesem Feuer gerettet hat und gesagt hat, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah sagte zum Feuer, sei, und du wirst, wenn Allah zu etwas sagt, sei, dann ist es. Allah sagte zum Feuer, sei kühl und angenehm für Ibrahim. Und so war das Feuer angenehm für ihn, und es hat ihm nicht geschadet. Und Allah Azza wa Jal lässt Feuer schaden, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er ein Paradebeispiel, und sagte, er wisse, möge Allah dich zur Gehorsamkeit Allahs leiten, dass die Hanifiyya, und zwar die abrahamitische Religion, bedeutet, dass du Allah einzig einbetest und aufrichtig in der Religion sein sollst. Okay, über die Sache mit der Anbetung, darüber haben wir schon ein paar Worte verloren, als wir gesprochen haben über den Begriff der Ibadah. den man im Allgemeinen übersetzt mit Gottesdienst. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen konzentrieren auf den Begriff des Ikhlas. Denn er sagte, du musst Allah anbeten, aber gleichzeitig aufrichtig in der Religion sein. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass es nicht ausreicht, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, sondern gleichzeitig musst du den Gottesdienst allen anderen gegenüber verweigern. Das heißt, du glaubst an Allah azza wa jalla als den Einzigen, betest ihn nicht nur an, sondern ihn auch ganz alleine an und niemanden machst du zu einem Partner Allahs subhanahu wa ta'ala. Das Wort Aufrichtigkeit im Deutschen hat verschiedene Bedeutungen. Deswegen interessiert uns nicht das, was man im deutschen Duden danach lesen kann, sondern uns interessiert, was das arabische Wort Ikhlas hergibt. Und das Wort im arabischen Khalasa hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem, wir wollen ja immer erst einmal wissen, was ist die sprachliche Bedeutung des Wortes und wie steht sie im Zusammenhang mit der religiösen Bedeutung. Und immer, je mehr man forscht und sich einliest in die sprachliche Bedeutung, desto klarer wird einem auch danach die religiöse Bedeutung, inshallah. Zu den entscheidenden Bedeutungen von Khalasa, das ist das Verb von Ikhlas, gehört unvermischt sein, klar sein, rein sein. Eine Sache ist Khalis, wenn sie rein und klar ist. Gefiltert zum Beispiel, dann ist es Khalis. Okay? Rein von allem, was nicht dazu gehört. Wenn ich zum Beispiel eine Flüssigkeit habe, sie reinigen, dann ist sie hinterher Khalis. So. Und diese die sprachliche Bedeutung versuchen wir zu verknüpfen mit der religiösen Bedeutung. Es geht hier darum, dass die Absicht, die du in deinem Herzen hast, die kann zwar sein, dass du Allahs Zufriedenheit anstrebst, aber es kann auch sein, dass du Allahs Zufriedenheit anstrebst und gleichzeitig auch die Zufriedenheit eines Geschöpfes anstrebst. Und das ist genau, was zu vermeiden gilt. Deswegen bedeutet für uns religiös gesehen der Begriff Ikhlas, dass die Absicht unvermengt bleibt. Dass die Absicht unvermischt bleibt. Dass die Absicht rein bleibt für Allah Azza wa Jal ganz alleine, einzig und alleine. Und dass wir, was die Absicht angeht, Allah nicht zu einem Teilhaber machen. Egal, ob es um einen Engel geht, das heißt um die Geschöpfe, die besten Geschöpfe Allahs, wie man sie sich vorstellt, weil sie sind Diener, die Allah Azza wa Jal anbeten und niemals müde werden. Oder wenn es um die Menschen geht, die besten der Menschen, die Propheten Allahs. Oder wenn es um Menschen geht, die in diesem Leben Ansehen genießen, wie zum Beispiel die Könige. Oder ob es um irgendwelche normalen Menschen geht. All diese Personen, all diese Geschöpfe, sie sind außen vor, wenn es um die Absicht geht. Und man darf ihre Zufriedenheit niemals anstreben, wenn es hier um die, wenn es um Dinge geht, bei denen Ikhlas verlangt ist. Und damit meinen wir alle Gottesdienste, wie zum Beispiel in erster Linie natürlich das Salah, das wir verrichten, die Zakah, die wir entrichten, die Hajj, die wir verrichten, den Dua, den wir machen, die Gottesfurcht, die wir vor Allah haben und so weiter und so fort. Diese Dinge müssen mit Ikhlas geschehen. Und darüber werden wir inshallah ta'ala, wenn wir das durchmachen, was wir heute vorhaben, werden wir beim nächsten Unterricht über einige dieser Ibadat ausführlicher sprechen, insha'Allah ta'ala. Der Autor sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm auch zufrieden sein, er sagte, der Beweis dafür, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten haben und ihm nichts beigesellen dürfen, ist die Aussage im Koran, ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Der Begriff Djinn ist der Begriff für eine Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala, die genauso wie die Menschen erschaffen worden ist, allerdings vor den Menschen erschaffen worden ist, aber die Ähnlichkeit beruht unter anderem oder im Wesentlichen darin, dass sie genauso wie wir die Befehle Allahs subhanahu wa ta'ala ausführen müssen und auch zur Rechenschaft gezogen werden, je nachdem, ob sie sich an die Scharia Allahs subhanahu wa ta'ala halten oder eben nicht. Der Begriff Jinn kommt vom arabischen Verb Jannah. Jannah, wo auch das Verb, auch das Wort Jannah mit H am Ende vorkommt. Also das Wort Jannah kennen wir, das ist das, der Paradiesgarten. Und das Verb Jannah bedeutet verdecken. Und warum heißt eben die Jinn Jannah? Weil eben diese Welt uns verborgen ist. Ja? Weil sie über ihr ein Schleier ist, so dass wir sie nicht sehen können mit unseren eigenen Augen. Und genau das gleiche gilt für Al-Jannah. Al-Jannah hat so viele Bäume, dass derjenige, der drin läuft, eben auch verdeckt wird. Und genauso das gleiche gilt im Arabischen für den Begriff Janin. Janin ist das Embryo, weil es eben auch nicht sichtbar ist im Bauch der Mutter. Deswegen heißen die Jinn eben Jinn, weil sie eine Schöpfung sind, die man nicht mit den Augen sehen kann. Hier in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen, die Jinn erschaffen, damit wir sie, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Tayyib. Ist das auch wirklich der Fall? In einer Hinsicht können wir sagen, ja. Aus einem Blickwinkel können wir sagen, alle Menschen, alle Jinn dienen Allah subhanahu wa ta'ala. Und aus einem anderen Blickwinkel können wir sagen, es ist nur teilweise der Fall. Manche dienen Allah und manche dienen Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und hier unterscheiden wir zwischen zwei Formen der Ibadah, damit wir auch den Koran Karim gut verstehen. Denn wir haben auf der einen Seite Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala die gesamten Menschen als seine Diener bezeichnet. Ja, Ibadi. Wenn Allah sagt, Ja, Ibadi. Ibadi, bedeutet meine Diener, meine Sklaven. Weil der Plural von Abd ist unter anderem Ibad. Und Ibadi ist dann meine Diener. Wenn Allah sagt, meine Diener, طيب, sind sie wirklich alle seine Diener im eigentlichen Sinne, so wie es sein sollte? Ah, jetzt haben wir eine Fallunterscheidung. Wir sagen, es gibt zwei Formen der Dienerschaft. Es gibt eine Form der Dienerschaft, der ist jeder Mensch unterlegen. Kein Mensch kommt aus diesem Kreis der Dienerschaft raus. Die Tatsache, dass Allah dich erschaffen hat und für dich bestimmt hat, auf dieser Erde zu leben und für dich Eltern bestimmt hat und für dich bestimmt hat, dass du Allahs, gemäß den Gesetzen Allahs subhanahu wa ta'ala, den universellen Gesetzen Allahs leben musst. Du kannst nicht anders. Du musst atmen, du musst essen, du musst trinken und so weiter und so fort. Diese Form der Dienerschaft, aus der kannst du gar nicht austreten. Du kannst nicht sagen, ich möchte mich aus meiner Sklaverei befreien und atmen, was ich atmen möchte. Dann wirst du zugrunde gehen. Okay? Das heißt, in dieser Form der Dienerschaft, der ist jeder Mensch unterlegen. Oder zum Beispiel, dass Allah für dich bestimmt hat, wenn du geboren bist. Oder dass du sterben wirst. Du wirst nicht es schaffen können, zu sagen, ich möchte dem Tod entgehen. Geht nicht. Oder du wirst auch nicht es schaffen können, der Wiederauferstehung zu entkommen. Geht auch nicht. Du wirst auch nicht schaffen können, der Abrechnung zu entkommen. Du wirst es nicht entkommen können, dem Höllenfeuer oder dem Paradies. Es geht nicht. Diese Form der Dienerschaft nennt man Ibadah Kauniya. Ibadah Kauniya. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als wir mal über den Willen Allahs gesprochen haben, das ist der gleiche Zusammenhang. Wir haben gesprochen über Irada al-Kawniya, der universelle Wille. Dazu passt eben hier auch die Ibadah Kawniya. Das ist der sozusagen die universelle Dienerschaft oder die allgemeine Dienerschaft, der jedes Geschöpf unterlegen ist. Diese Art der Dienerschaft, für die wird man weder belohnt noch bestraft. Weil ob du groß oder klein bist, das ist eine Sache, die Allah für dich bestimmt hat. Dafür kannst du nichts dafür, deswegen hängt davon auch nicht die Rechenschaft ab. Es gibt eine, und darüber sagte Allah Azza wa Jalla im Koran, deswegen sage ich es, damit wir die Ayat richtig verstehen. Allah sagte in Surat Maryam, niemand in den Himmel und auf der Erde wird zum Allerbarmer anders denn als Diener kommen. Niemand in den Himmel und auf der Erde wird zum Allerbarmer anders denn als Diener kommen. Jeder kommt als Diener. Surat Maryam, Vers 93. Das ist ein Beispiel für die universelle Dienerschaft. Nicht, dass du denkst, Alhamdulillah, Allah hat mich hier als Diener bezeichnet, also werde ich als aufrichtiger Diener auferstehen. Nein, hier ist nicht die Dienerschaft gemeint, für die man belohnt wird. Dann gibt es eine zweite Form der Dienerschaft, das ist die gesetzliche Dienerschaft oder die Dienerschaft, die eigentlich gemeint ist, das heißt das, worum es eigentlich geht. Die Form der Dienerschaft, die du in Anführungsstrichen bestimmen kannst, indem du Allah subhanahu wa ta'ala gehorchst oder indem du dich seinem Befehl widersetzt. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt in Surat al-Furqan, die Diener des Al-Abamas sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen und die, wenn die Toren sie ansprechen, die Toren sind die Unvernünftigen, wenn die Toren sie ansprechen, sagen Frieden. Und diejenigen, die die Nacht verbringen, indem sie sich im Gebet vor ihrem Herrn niederwerfen und aufrecht stehen. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, wende von uns die Strafe der Hölle ab. Ihre Strafe ist ja bedrängend. Gewiss, sie ist böse als Aufenthaltsort und Bleibe. Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder maßlos noch knauserig sind, sondern den Mittelweg dazwischen einhalten. Und so weiter und so fort. Surat al-Furqan, Vers 63 und fortlaufend. Also gibt es eine große Anzahl von Ayat, bei denen Allah Azzajal die Diener des Al-Abamas beschreibt. Wa'ibad al-Rahman. Das ist eine zweite Form der Dienerschaft. Das ist, worum es eigentlich geht. Das ist die Dienerschaft, die die speziellen Diener unterscheidet von der allgemeinen Dienerschaft. Insofern haben wir verschiedene Kreise, wie man vielleicht das bildlich darstellt. Wir haben einen großen Kreis, da sind alle Geschöpfe Allahs drin. Kein Mensch und kein Geschöpf, weder die Sonne noch der Himmel noch der Mond, nicht, kein Gestirn auf der, was im Himmel, kann dieser Dienerschaft entkommen. Wir alle sind in diesem Kreis drin. Die Gläubigen als auch die Ungläubigen. Dann gibt es den zweiten Kreis der Dienerschaft. Das ist die Dienerschaft der gläubigen Muslime. Das heißt, diejenigen, die sich ihrem Herrn subhanahu wa ta'ala ergeben haben. Und darüber hinaus gibt es noch eine Form der Dienerschaft. Das ist die spezielle Dienerschaft der auserwählten Menschen. Damit meine ich im Speziellen natürlich die Propheten. Wenn du möchtest, kannst du es noch mehr unterteilen. Aber als zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagte, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlah, heißt sinngemäß übersetzt, frei von Mängeln sei oder gepriesen sei derjenige, der mit seinem Diener bei Nacht von der heiligen Moschee bis zur entfernten Moschee gereist ist. Diese Dienerschaft jetzt, wo Allah beschreibt seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ein Diener Allahs. Hier ist gemeint ein aufrichtiger Diener, ein Diener, der alles umsetzt, was von ihm verlangt ist, der sein Leben ausgerichtet hat nach der Zufriedenheit, nach dem Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala. Das ist eine andere, das ist eine spezielle Form der Dienerschaft. Wir haben jetzt inshallah verstanden, dass es Ayat im Koran Karim gibt, die wir, wenn wir diese Sachen nicht verstehen, denken wir, das sind Widersprüche. Hier ist Diener, das sind aber zwei verschiedene. Das sind keine Widersprüche, wenn wir die Definitionen dieser verschiedenen Begriffe verstanden haben und wie sie eigentlich gemeint sind. Das ist, wie gesagt, nur damit wir verstehen, dass Allah sagt, ich habe die Menschen Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und so ist es auch tatsächlich. Das heißt, das Schöpfungsziel ist auf jeden Fall erreicht, wenn du sagst, es ist gemeint die Ibadah Kauniyah. Wenn du allerdings sagst, es ist gemeint die Ibadah Shar'iyah, die gesetzliche Dienerschaft, dann sagen wir, haben viele Menschen und viele Jinn dieses Schöpfungsziel zweifellos verfehlt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht zu diesen Menschen gehören lassen. Der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen, sagt weiterhin, die Bedeutung von mir dienen, das heißt, ich habe die Menschen und die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Er sagt, die Bedeutung von mir dienen ist, an ihn als einen einzigen zu glauben. Das heißt, an Allah azza wa jal als einen einzigen zu glauben. Im Arabischen heißt liya'buduni, damit sie mir dienen. Das Wort liya'buduni oder liya'buduni bedeutet, damit sie mir dienen. Manche Tafsir-Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, unter ihnen Al-Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, er sagte, der Begriff, damit sie mir dienen, liya'budun, bedeutet liwahiduni. Das heißt, damit sie an mich als den einzigen Gott glauben. Oder anders übersetzt, damit sie den Tawhid umsetzen. Liwahidun. Und wir sagen, das ist eine korrekte Interpretation, zweifellos, aber das ist keine ausschließende Interpretation. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, bei der man im Tafsir öfter hinweist. Der Begriff Allah zu dienen, wir haben über den Begriff dienen und Dienerschaft und Ibadah gesprochen. Und wir haben gesehen, dass dort viele Begriffe man reinpacken kann, gerade wenn man den Begriff Ibadah als Ta'a versteht, wie wir das verstanden haben, als wir die Definition von Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala erwähnt haben. Und sicherlich könnt ihr euch inshallah ta'ala daran erinnern. Da haben wir gesehen, dass Dienerschaft bedeutet mehr als nur Tawhid. Tawhid ist eine Sache, aber man kann sein ganzes Leben nach Allah subhanahu wa ta'ala ausrichten. Und deswegen nennt man diese Form von Tafsir, Tafsirul Kalima bi ba'di ma'aniha. Das heißt, man legt ein Wort gemäß einem Teil seiner Bedeutungen aus. Man legt ein Wort gemäß einem Teil seiner Bedeutungen aus. Das heißt, wenn hier steht, ich gebe euch ein einfaches Beispiel und dann versuchen wir das zu übertragen auf die Ayah, die wir gerade eben gehört haben. Wenn Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Und ein Tafsir-Gelehrter sagt, damit sind die Leute aus Mekka gemeint. Dann ist das eine Interpretation dieses Wortes gemäß einem Teil seiner Bedeutung. Der Gelehrte hat nicht gesagt, damit sind nur die Leute aus Mekka gemeint und sonst niemand anderes, sondern er sagte, damit sind die Leute von Mekka gemeint, aber natürlich auch alle anderen, entweder primär oder sekundär, entweder direkt oder indirekt. Du kannst sagen indirekt, weil die Ayah in erster Linie herabgesandt worden ist in einer bestimmten Zeit, vielleicht in einem bestimmten Ereignis, aber es bedeutet doch nicht, dass alle anderen Menschen ihren Herrn subhanahu wa ta'ala nicht fürchten sollen. Okay? Und deswegen kehren wir jetzt zu dieser Ayah zurück. Als Allah sagte, damit sie mir dienen, und jemand sagt, gemeint ist, damit sie den Tawhid umsetzen, sagen wir, das ist ein Teil des Dienens. Und das ist eine korrekte Interpretation, aber sie ist nicht ausschließend. Was ist der Nutzen dieser Worte, die ich gesagt habe? Nutzen ist, wenn wir zum Beispiel hören, der eine sagt dies und der andere sagt das, bei der einen und der gleichen Ayah, dann ist das kein Widerspruch, sondern jeder interpretiert es gemäß einer korrekten Bedeutung und so ergänzen sich diese verschiedenen Tafsirs und sie schließen sich nicht aus. Der Tawhid lässt sich, wie wir kennen und wie wir sicher schon öfter gehört haben, aber ihr wisst ja, in der Wiederholung, Wiederholen ist sehr, sehr wichtig. Denn je öfter man eine Sache hört, desto besser prägt man sie sich ein. Und dadurch, dass du sie häufig gehört hast, wird sie bei dir zur Aqida. Das heißt, es wird zu dir zu einem festen Bestandteil deines Glaubens, den du für wahr empfindest und für wahr hältst und den du nicht anzweifelst. Je öfter du hörst, dass der Islam die wahre Religion ist, desto fester wird sich dieser Glaube in deinem Herzen verankern. Und je mehr Zeichen und Beweise dazu hast, desto stärker wird dein Iman ebenfalls. Deswegen ist es kein Problem, wenn man ein Thema mehrmals hört, liebe Geschwister, damit es sich besser einprägt. Der Tawhid, der von Allah subhanahu wa ta'ala von den Menschen verlangt wird, im gesamten Koran und in der gesamten Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, lässt sich zusammenfassen wunderbar in drei verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie nennt man im Arabischen Ar-Rububiyyah, das bedeutet das Herrsein, das Rabbseins Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir die Sachen verstanden haben, dann wissen wir, was Tawhid bedeutet. Erstmal die Rububiyyah. Das heißt, dass wir Allah Azza wa Jal als einen einzigen Rabb anerkennen. Und natürlich gemäß dieser Sache leben, unser Leben ausrichten. Also das heißt zum Beispiel, das haben wir an anderer Stelle ausführlich erwähnt, ich mache jetzt nur ein Beispiel dazu. Wenn Allah unser Rabb ist, dann ist er subhanahu wa ta'ala unser, zum Beispiel unter anderem bedeutet, dass er der Lenker des Universums ist. Er ist derjenige, der alles leitet in diesem Universum. Dann bedeutet es automatisch für mein Leben, denn Aqidah ist ja keine theoretische Sache, sondern Aqidah ist etwas Praktisches in erster Linie, ist auf jeden Fall beides. Ist praktisch und auch theoretisch. Aqidah, liebe Geschwister, bedeutet zum Beispiel in Bezug auf, dass Allah derjenige ist, der alles leitet, bedeutet, dass wenn ich in einer Notlage bin, dass ich mich an meinen Herrn alleine wende. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich krank bin, wenn jemand geheilt werden soll, dass wir uns an Allah einzig und alleine in unserem Bittgebet wenden. Weil wir glauben, dass er derjenige ist, der diese Sache bestimmt hat, und er derjenige ist, der diese Sache von uns, das Übel wieder von uns nehmen kann, wenn er will, subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet praktisch. Und deswegen hat uns Allah Azza wa Jal die Aqidah im Koran Karim auf schönste Art und Weise beigebracht. Weil Aqidah sollen wir nicht lernen als etwas ein theoretisches Konstrukt, sondern wir sollen lernen, das in der Praxis anzuwenden. In der Praxis, liebe Bruder, hast du ein Problem? Als erstes wendest du dich Allah Azza wa Jal. Und als zweites versuchst du, das zu machen, was du machen kannst, wenn dir diese Möglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Zweitens, die zweite Form des Tawhid, die die Gelehrten, nachdem sie den Koran gelesen haben, untersucht haben und den Hadithe gesammelt haben, die vom Tawhid handeln, haben sie gesehen, okay, es gibt eine zweite Form des Tawhid, bei der es um die Anbetung Allahs geht. Das heißt, die Ayat im Koran sind klar, dass Allah nicht möchte, dass Allah nicht möchte, dass jemand einen Gottesdienst jemand anderem widmet außer Allah. Das haben die Gelehrten dann als Uluhiyya genannt. Und als drittes geht es um die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir haben gelesen im Koran und der Sunnah, sobald jemand eine dieser drei Kategorien verletzt, verlässt er den Begriff des Tawhid und geht über zum Begriff des Shirk. Warum? Weil Tawhid bedeutet, Allah als den einen einzigen anzuerkennen, an ihn zu glauben und so weiter. Und sobald du in einer Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein gehört, ihn zum Partner machst, ihn zu einem Teilhaber machst, dann hast du ihn nicht mehr als den einen einzigen Gott anerkannt. Und deswegen ist es, fatal, wenn man diese Kategorien des Tawhid verletzt. Und wenn man natürlich darüber ausführlicher sprechen würde, würde man jetzt noch weiter hineingehen, was das im Einzelnen bedeutet. Wir werden inshallah ta'ala im Laufe des nächsten Unterrichtes inshallah mehr eingehen auf den Begriff der Uluhiyya, weil es hier um den Begriff der Anbetung geht. Und der Autor hat auch dieses Heftchen geschrieben, in erster Linie in Bezug auf Leute, die den Tawhid der Uluhiyya verletzt haben. Warum? Weil den Tawhid der Rububiyya, da bist du im Bereich des Götzendienstes. Entschuldigung, da bist du im Bereich, natürlich bist du immer im Bereich des Götzendienstes, aber du bist dann eher in einem Bereich von Menschen, die sehr selten sind. Also Menschen, die glauben, dass es viele Schöpfer gibt, Menschen, die glauben, dass es neben Allah Azza wa Jal andere gibt, die leben lassen und sterben lassen und so weiter. Das ist ein Bereich, der sehr klein ist. Der größte Bereich, dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gewidmet hat und dem die Ayat der Koran sich ebenfalls widmen, sind diejenigen Menschen, die an einen Gott glauben, aber die andere beim Gottesdienst beigesellen. Und der dritte Teil des Tawhid wird auch in diesem Heftchen überhaupt nicht behandelt, weil es geht hier um die Namen und Eigenschaften Allahs, weil das auch eine späte Erscheinung ist. Okay, die gab es auch schon vor dem Autor zweifellos. Aber das ist nicht das Problem der meisten Menschen. Das Problem der meisten Menschen ist diese Kategorie der Uluhiyya. Und zwar, wenn es um die Göttlichkeit Allahs geht und die verletzt wird. Wenn wir über die Namen und Eigenschaften sprechen, dann vielleicht als Erinnerung aus anderen Unterrichten, die ich schon mal gehört habe, da geht es um diese Begriffe Tahrif, Tamthil, Takif und Ta'til, die man inshallah an entsprechender Stelle nachlesen kann. طيب. Lesen wir weiter, was der Autor zu sagen hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er sagte, die Bedeutung von mir dienen ist, an mich als einen einzigen zu glauben. Und daraus können wir Folgendes ableiten. Wenn Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, ich habe die Menschen, die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen, dann weißt du, dass dieser Tawhid das Gewaltigste ist automatisch, was Allah azza wa jal von uns verlangt hat. Das Edelste. Denn das ist der Zweck der Schöpfung. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Schöpfung. Und dann weißt du automatisch auch, dass das Gegenteil davon das fatalste und gefährlichste und größte Verbrechen ist, was es überhaupt gibt. Es gibt keine schlimmere Sünde, kein schlimmeres Verbrechen, keine schlimmere Gräueltat, als dass man Allah Azza wa Jalla etwas beigesellt. Das ist schlimmer als Mord, das ist schlimmer als Zina, das ist schlimmer als Zinsnehmen, als Zinsgeben, das ist schlimmer als Betrug. Es ist das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Warum? Weil die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala verletzt werden. Und genau deswegen sagt der Autor, ihr habt das sicherlich schon vorgelesen, genau deswegen sagt der Autor, das Gewaltigste, was Allah befohlen hat, ist der Tawhid. Und dies bedeutet, ihn alleinig anzubeten. Und dann sagt er gleich danach, und das gewaltigste Verbot ist die Beigesellung, und diese ist, dass man neben ihm jemanden anruft. Und hier sei eben noch einmal der Hinweis, dass der Tawhid eines Muslims kann niemals gültig sein, bis er nicht beide Säulen des Tawhid umsetzt. Und die beiden Säulen des Tawhid sind eben, der ganze Tawhid ist auf zwei Säulen aufgebaut. Die eine Säule ist, dass du Allah anbetest. Und die andere Säule ist, dass du niemanden neben Allah anbetest. Das heißt, dass du die Anbetung allen anderen gegenüber verweigerst. Und wenn das eine fehlt, ist das andere, fällt das andere in sich zusammen. Das heißt, der gesamte Tawhid fällt zusammen, wenn eine dieser beiden Säulen verletzt ist. Und deswegen reicht es nicht aus, dass ein Mensch sagt, ich glaube an Allah und ich bete zu Allah und ich mache gute Dinge und ich habe ein gutes Herz und ich helfe und spende und so weiter. Das reicht nicht aus, es sei denn, natürlich diese Sachen werden für Allah gemacht und gleichzeitig wird der Gottesdienst allen anderen gegenüber verweigert. Das heißt, wir sind ungläubig allen anderen falschen Göttern gegenüber und wir glauben ganz einzig und allein an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen verstehen wir, warum der Mensch durch diese Verletzung des Tawhid, durch den Schirk den Islam verlässt. Weil das eine ist nicht mit dem anderen vereinbar. Du kannst nicht gleichzeitig ein Muwahhid sein, ein Muwahhid ist jemand, der den Tawhid umsetzt und gleichzeitig Schirk begehen. Das eine ist mit dem anderen theoretisch nicht vereinbar. Ja? Ich rede jetzt nicht von der Unterscheidung von großen Formen des Schirk und kleinen Formen des Schirk, das ist was anderes. Ja? Ich rede jetzt von der Verletzung des Tawhid, wie zum Beispiel jemand, der eine sagt, ich glaube an einen Gott und gleichzeitig betet der andere Götter. Ja? Das ist dann kein Tawhid, das ist Schirk und miteinander ist es nicht mehr vereinbar. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim an mehreren, an zahlreichen Stellen verbietet er uns den Schirk in jeglicher Form. Allah sagte, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Das heißt, dient Allah und gesellt ihm überhaupt nichts bei. Gesellt ihm überhaupt nichts bei, gar nichts. So klein es auch sein mag. Zum Beispiel das Schwören. Das Schwören bei jemandem anderen außer Allah ist eine Form von Schirk. Ob du schwörst bei einem Propheten oder schwörst bei einem Engel oder schwörst bei deinem Vater oder schwörst bei deinen Vorvätern oder schwörst bei irgendwas anderem, das Schwören bei jemandem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Form von Ashirk. Warum? Weil das ein Gottesdienst ist und Allah azza wa jal und uns verlangt hat, nur bei ihm alleine zu schwören. Die Tatsache, dass Allah gesagt hat über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, schwört nur bei mir, bedeutet, dass es ein Recht ist von Allah ganz allein. Sobald du es verletzt, kommst du in die Kategorie des Schirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wer bei jemandem anders geschworen hat, außer bei Allah, soll la ilaha illallah sagen. Soll la ilaha illallah sagen, damit er diesen Fehler wieder ausgleicht, damit ihm diese Sünde, die er gemacht hat, vergeben wird. Weil la ilaha illallah, es gibt niemanden, der Anbetung würdig ist, außer Allah, es gibt keinen Gott außer Allah, ist genau das, was den Schirk wieder aufhebt. Und der Beweis ist, eine Person, die in den Islam eintreten möchte und vorher ein Götzendiener war und vorher ein Polytheist war, er sagt La ilaha illallah und tritt dadurch in den Islam ein, wie wir natürlich alle wissen. Und um die Gefährlichkeit des Schirk auch zu betonen, hat Allah im Koran Karim an zwei verschiedenen Stellen gesagt, Inna allaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Wahrlich, Allah verzeiht nicht, dass man ihm etwas beigesetzt. Und er vergibt, was darunter liegt, wem er will. Subhanahu wa ta'ala. Darüber werden wir inshallah ta'ala auch gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Der Autor sagte weiterhin, möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihn belohnen. Und wenn du gefragt wirst, welche der drei Grundlagen sind euch verpflichtet worden, von der jeder Mensch Kenntnis besitzen muss, so sage, die Kenntnis des Dieners über seinen Herrn, seine Religion und seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Diese drei Dinge muss jeder Mensch wissen. Warum? Weil das sind doch genau die Fragen, die dem Menschen in seinem Grab gestellt werden. Jeder Mensch von uns, liebe Geschwister, jeder Mensch, der dieses Leben verlässt, wenn er in sein Grab gelegt wird und die Erde über ihn zugeschüttet wird, das Grab zugemacht wird, und sobald das beendet ist, kommen die Engel und befragen den Verstorbenen eben genau diese drei entscheidenden Fragen, und zwar: Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dieser Mann, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Was weißt du über ihn? Diese drei Fragen. Das heißt, es sind Fragen, die wir nicht nur einfach so glauben, sondern Allah wird von uns verlangen, aktiv zu antworten auf diese Fragen. Und deswegen soll jeder Mensch sich darauf vorbereiten, was er sagen wird. Die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erst einmal. Ist die Kenntnis über Allah, ist der Glaube an Allah einfach nur ein Glaube an Allah im sprachlichen Sinne? Oder verstehen wir darunter religiös gesehen etwas ganz Spezielles? Das ist die eine Frage, die wir beantworten müssen, die wir öfter beantwortet haben, auch immer wieder beantworten werden, inshallah ta'ala. Und die zweite Frage ist: Wie kommt man zur Kenntnis über seinen Herrn subhanahu wa ta'ala? Erst einmal, wie kommt man zur Kenntnis über seinen Herrn subhanahu wa ta'ala? Die Frage wird der Autor, die inshallah ta'ala, gleich beantworten. Und deswegen brauchen wir das jetzt nicht vorwegnehmen. Aber reicht es einfach nur zu sagen, ich glaube an meinen Herrn? Und dann sagen wir langsam: Sprachlich gesehen, zu glauben bedeutet, etwas für wahr und richtig zu halten. Sowohl im Arabischen als auch im Deutschen. Aber religiös gesehen bedeutet zu glauben, nicht nur das, sondern religiös gesehen bedeutet zu glauben, dass man nicht nur das im Herzen trägt, sondern dass man auch danach lebt. Das heißt, dass man es ausspricht und auch danach handelt. Dazu gehört in allererster Linie das Gebet. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Unterschied zwischen uns Muslimen und ihnen Ungläubigen ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist ungläubig. Warum? Weil das ist ja die erste praktische Ausübung nach der Shahada, nach dem Aussprechen des Bekenntnisses, dass man eben seinen Herrn als den einen und einzigen Gott anerkennt, subhanahu wa ta'ala. Aber natürlich, wenn wir zusammenfassen, wie erlangt man Kenntnis über seinen Herrn? طيب. Unser Herr subhanahu wa ta'ala, man erlangt Kenntnis über ihn, über seine Zeichen. Über seine Zeichen. Und seine Zeichen sind zweierlei Art. Es gibt Zeichen im Sinne von der Schöpfung, wie wir gleich sehen werden, und es gibt Zeichen im Sinne von seiner Offenbarung, seine Ayat, das Quran al-Karim, oder beziehungsweise die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, über die Offenbarung. Diese zwei Wege der Erkenntnis haben wir, um Informationen über unseren Herrn subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Die Kenntnis über unsere Religion, damit ist gemeint, dass wir wissen, worin unser Wohl liegt. Dass wir wissen, wie gelangen wir ins Paradies. Dass wir wissen, was ist der Sinn unseres Lebens. Dass wir wissen, was wird von uns verlangt in diesem Leben und was müssen wir vermeiden in diesem Leben. Worin liegt unsere Glückseligkeit? Das ist mit Religion gemeint. Denn die Religion, liebe Geschwister, im islamischen Sinne, ist keine Sache, die man nur in der Moschee praktiziert. Sondern Ad-Din ist eine ganze Lebensweise. Okay? Religion, wie das viele Kuffar verstehen, ist, dass man etwa an etwas Bestimmtes glaubt. Deswegen sagt er jetzt dir, du hast Religionsfreiheit, du kannst glauben, was du willst. Das ist kein Problem. Aber im Islam, wir verstehen nicht darunter, dass man etwas glaubt, sondern wir verstehen darunter eine gesamte Lebensweise. Deswegen sehen wir, der Islam mischt sich ein in jede Angelegenheit. Es gibt keine Angelegenheit, wo der Islam sagt, mach, was du willst. Der Islam mischt sich in jede Angelegenheit ein. Ob das jetzt ums Essen oder Trinken geht, oder ob es um die Auswahl der Frau geht, die man heiratet, oder ob es um die Arbeit geht, der man nachgeht, um sein Brot zu verdienen, oder ob es um die Art und Weise geht, wie man betet. Warum? Weil wir sind Diener Allahs subhanahu wa ta'ala von A bis Z. Es geht um die Kenntnis unseres Herrn, die Kenntnis unserer Religion und um die Kenntnis unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet es, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kennen? Dazu gehört, dass wir sein Leben kennen, dass wir sein Leben studieren, dass wir etwas erfahren über seine Biografie, was hat er gemacht, was hat er getan, dass wir erfahren etwas über seine Ibadah, dass wir erfahren über seinen Charakter, den er gehabt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass wir etwas erfahren über seine Politik, die er betrieben hat mit seinen Gegnern oder auch mit den Muslimen. Und das sind die drei Fragen, liebe Geschwister: Wer ist dein Herr, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Das sind die drei Fragen, liebe Geschwister, die wir zu wissen haben. Der Autor hat hier eine sehr schöne Art und Weise verwendet, um unsere Aufmerksamkeit zu erwecken. Denn natürlich, dass man keine Angst hat, jeder Mensch von uns wird, wenn er gefragt wird, er wird antworten gemäß dem, was er tatsächlich in diesem Leben, gemäß dem, wie er gelebt hat in diesem Leben. Also nicht, dass jemand denkt, wenn er nicht reden kann, er wird nicht reden können. Oder wenn er taubstumm ist, dass er nicht reden kann. All diese Sachen, das ist nicht relevant. Allah subhanahu wa ta'ala, der dich und mich hat reden lassen, er wird auch imstande sein, den Taubstummen auch reden zu lassen, hören zu lassen, wenn er im Grab ist. Denn er hat ja subhanahu wa ta'ala einfach dem einen die Ni'mah gegeben, dem anderen hat sie nicht gegeben. Und später gibt er sie wieder, wem er will, subhanahu wa ta'ala, gemäß den Taten, wie die Menschen begangen haben. Tayyib. Und deswegen sagt er zu dir, wenn du gefragt wirst, lieber Bruder, und stell dir vor, jetzt der Autor spricht dich persönlich an. Wenn du gefragt wirst, lieber Bruder, wer ist dein Herr? Wie würdest du darauf antworten? Entweder kannst du dir selbst was überlegen. Du kannst natürlich sagen, mein Herr ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber wir wollen jetzt eine Antwort haben, die unseren Herrn auch genügend beschreibt. Sodass, wenn ein Christ dich fragt, ein Atheist dich fragt, wen betest du denn an, dass du sagen kannst, mein Herr ist Allah, derjenige, der so und so ist. Und das hat er dir vorgegeben. Und deswegen gibt es Muslime, die auch diese Texte einfach auswendig lernen. Natürlich soll man auch verstehen, was man sagt. Er gibt dir eine mögliche Antwort vor, die, wenn du dementsprechend ihr gemäß lebst, erfolgreich sein wirst in deinem Diesseits und in deinem Jenseits. Wenn du gefragt wirst, wer ist dein Herr, so sage, es geht hier jetzt also ums aktive Wissen. Ja, weil passives Wissen, wenn ich dir sagen würde, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns erschaffen hat. Das weißt du. Aber die Frage ist immer, kann man es auch selbst ausdrücken? Er sagt, so sage, mein Herr ist Allah, derjenige, der mich und all seine Weltenbewohner all die Weltenbewohner durch seine Gabe erzogen hat. Und er ist der, den ich anbete, und außer ihm bete ich nichts an. Allah ist mein Herr, der mich und all seine Weltenbewohner oder all die Weltenbewohner durch seine Gabe erzogen hat. Was heißt durch seine Gabe erzogen hat? Der Begriff Rabb im Arabischen kommt vom arabischen Begriff Rabba, heißt erziehen. Das heißt, der Rabb ist unter anderem der Erzieher. Und inwiefern ist Allah subhanahu wa ta'ala unser Erzieher? Naja, er erzieht dich durch seine Gaben, die er dir gibt. Ich meine, was bedeutet erziehen? Erziehen kann man sicherlich verschiedenartig definieren, aber erziehen bedeutet unter anderem, dass man jemanden so weit bringt, dass er letztendlich auf eigenen Beinen stehen kann und durchs Leben gehen kann und seinen Weg zum Paradies führt. Also der erfolgreiche Vater, die erfolgreiche Mutter, die erzieht ihr Kind so weit, dass sie ihren Weg, dass das Kind seinen Weg ins Paradies findet. Richtig? Wenn das geschafft hast, dann Alhamdulillah, freut sich jeder Vater, jede Mutter, wenn das eigene Kind ein gläubiges Kind ist und seinen Herrn subhanahu wa ta'ala kennt und weiß, wie es ihn anzubeten hat. Allah subhanahu wa ta'ala, und ihm gebührt das höchste Gleichnis, er subhanahu wa ta'ala schenkt dir Augenlicht, er schenkt dir eine Nase zum Riechen, eine Zunge zum Sprechen und Hände zum Fühlen und so weiter und so fort, ein Kopf zum Denken. Also ist er erst recht derjenige, der dich auf diesem Weg leitet, der dir diese Ni'ma gibt, diese Gaben gibt, diese Geschenke gibt, diese Gunsterweisungen gibt, damit er dich subhanahu wa ta'ala erzieht zu einem aufrichtigen Diener. Der eine ist dankbar, immer shakiran, wa imma kafura. Und der andere ist undankbar. Allah subhanahu wa ta'ala hat in Surat al-Insan uns gesagt, dass er den Menschen hörend und sehend gemacht hat. Die einen sind dankbar, das heißt, sie benutzen das Hören und das Sehen, die Sinnesorgane, um ihrem Herrn zu dienen. Und die anderen sind kafur, die sind undankbar oder sind ungläubig. Warum? Weil sie diese Dinge benutzen und ihrem Herrn nicht danken. Deswegen kannst du sagen, mein Herr ist Allah, derjenige, der mich und alle Weltenbewohner durch seine Gaben erzogen hat, subhanahu wa ta'ala, und er ist derjenige, den ich anbete, und außer ihm bete ich nichts an. Und der Beweis ist die folgende Aussage. Allah sagte, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah, dem Rabb der Weltenbewohner. Und das ist immer noch die Antwort auf die Frage, weil wir möchten eine Antwort haben mit einem Beweis. Und was gibt es für einen besseren Beweis als eine Ayah aus dem Koran? Also wenn dein Herr dich am Tag der Auferstehung fragt, warum hast du das und das und das geglaubt, und du sagst, weil du das und das im Koran gesagt hast, dann ist das die beste Beweisführung, die du überhaupt bringen kannst. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Welten, Alamin, ist alles außer Allah. Welten, Alamin, ist alles außer Allah. Was für Welten gibt es? Es gibt verschiedene Welten. Allah allein weiß, wie viele Welten es gibt. Es gibt die Welt der Menschen. Es gibt die Welt der Tiere. Und unter der Welt der Tiere gibt es wiederum viele Welten. Es gibt die Welt der Meerestiere, und es gibt die Welt der Landtiere und so weiter und so fort. Es gibt die Welt der Djinn, es gibt die Welt der Planeten, es gibt die Welten der Djinn, es gibt die Welt der Engel und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Welten und all das sind Welten, Entschuldigung, alles außer Allah subhanahu wa ta'ala sind Welten. Das heißt Schöpfung. Und dann sagst du, ich bin ein Teil dieser Welt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah, dem Rabb, das heißt derjenige, der alle Welten erzogen hat durch seine Gaben. Und Welten ist doch alles außer Allah, also bin ich ein Teil dieser Welt und bin ich ein Teil derjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Gaben erzogen hat. Und wenn du gefragt wirst, wie hast du deinen Herrn erkannt? Es könnte doch sein, dass jemand zu dir kommt und sagt, du glaubst nur an Allah, weil dein Vater es dir so beigebracht hat. Und weil du, als du klein warst, man dir 50.000 Mal gesagt hat, glaub an Allah, glaub an Allah, glaub an Allah, und du bist Muslim, und Islam ist die Religion, Islam ist die wahre Religion, und keine Religion wird anerkannt außer dem Islam, und so weiter und so fort. Könnte doch sein. Dann sagst du, inshallah ta'ala ist es auch so, dass du nicht jemand bist, der einfach nur glaubt, weil seine Eltern ihm etwas beigebracht haben, sondern du sagst, wie hast du deinen Herrn erkannt? Antwort, ich erkenne ihn durch seine Zeichen. Ich erkenne ihn durch seine Zeichen, durch seine Geschöpfe. Und zu seinen Zeichen gehören Himmel, Entschuldigung, Nacht, Tag, Sonne, Mond. Und zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel und die sieben Erden und so weiter und so fort. Darüber brauchen wir natürlich jetzt nicht im Einzelnen intensiv eingehen. Aber was wir natürlich, warum hat der Autor diese Geschöpfe erwähnt? Naja, weil Mond und Sonne, subhanallah, das ist ein Zeichen der Ordnung Allahs in diesem Universum. Wenn es Sonne und Mond nicht gäbe, wie sollten die Leute ihre Berechnungen machen? Egal wie fortgeschritten die Menschen sind, die zählen immer noch mit Tagen. Und ein Tag ist nun einmal die Zeit, die die Erde braucht, um sich einmal um ihre eigene Achse zu drehen. Und die Sonne ist eben, für uns wichtig für die Berechnung des Jahres und so weiter und so fort. Das heißt, egal wie modern wir werden, wir bleiben abhängig von diesen Gestirnen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Und stellt euch einmal vor, wie katastrophal es wäre, wenn jedes Jahr die Erde sich unterschiedlich schnell drehen würde. Oder die Sonne unterschiedlich schnell. Oder das eine Gestirn, das andere mal schnell, mal langsamer, und es wäre nicht berechenbar gewesen. Das wäre für uns fatal und wir könnten uns nicht daran orientieren. Deswegen, das gehört zur großen Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala. Zu seinen Geschöpfen, in denen wir Zeichen Allahs sehen, sind die sieben Himmel. Natürlich, jedes Geschöpf ist ein Zeichen Allahs. Weil jeder gesunde Menschenverstand sagt, von nichts kommt nichts. Nichts kann nicht etwas erschaffen, richtig? Deswegen ist er nichts. Da aber etwas da ist, ist es ein Zeichen, dass jemand es dorthin gesetzt hat und jemand es gemacht hat. Ja? Und deswegen ist jedes Geschöpf ein Zeichen. Aber warum hat er Himmel und Erde erwähnt? Naja, weil das die für uns im Auge des Betrachters die größten Zeichen sind, die wir gerade sehen können. Und natürlich, weil das Allah eben erwähnt hat. Er sagte, die sieben Himmel und die sieben Erden, obwohl natürlich wir nur diese eine Erde kennen und nur diesen einen Himmel auch kennen, im Sinne von nur diese eine Sachen sehen können. Und subhanallah, wenn man verinnerlicht, wie Allah sagt, dass er sieben Himmel erschaffen hat. Als würde er sagen, ich bin imstande, nicht nur diesen einen Himmel zu erschaffen, sondern ich bin auch imstande, einen zweiten Himmel zu schaffen, der größer ist als der erste. Ihr wisst, der Vergleich der Himmel untereinander ist so, wie wenn du dir eine große Wüste vorstellst. Und in dieser Wüste befindet sich ein Ring. Das Verhältnis der gesamten Wüste zu diesem Ring ist das Verhältnis eines Himmels zum anderen Himmel. Und dann sagt er dir, ich bin auch imstande, einen dritten zu erschaffen. Und einen vierten Himmel. Und einen fünften Himmel. Bis du glaubst, dass ich imstande bin, zu erschaffen, was ich will, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat er, subhanahu wa ta'ala, sieben Himmel erschaffen. Und die Erde das Gleiche. Das ist die Erde, die du siehst. Aber Allah azza wa jal hat im Koran al-Karim darauf hingewiesen, dass er nicht nur eine diese Erde erschaffen hat, sondern eine zweite. Und wenn er will, schafft er eine dritte, hat er auch. Und eine vierte, und eine fünfte, und eine sechste, und eine siebte. Und wenn er will, hätte er mehr. Und wenn er wollte, hätte er weniger erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Deswegen weist das zweifellos auf die Allmacht Allahs, subhanahu wa ta'ala, hin. Und der Beweis dafür, dass die Zeichen Allahs, oder dass das alles Zeichen Allahs sind, an denen man unseren Herrn erkennen kann, ist die Aussage im Koran. Und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch vor Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr ihm tatsächlich dient. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, kleiner Hinweis, diese Ayat, Allah sagt, dass er Himmel und Erde erschaffen hat und dass wir uns nicht vor diesen Gestirnen niederwerfen sollen, sondern vor demjenigen niederwerfen sollen, der diese Dinge erschaffen hat. Das weist darauf hin, Alhamdulillah, dass unsere Religion, unser Aqidah, unsere Glaubensüberzeugung klar ist und deutlich ist und einfach ist und nachvollziehbar ist. Keine komplizierte Sache ist. Keine Dreifaltigkeit, die keiner verstehen kann. Und kein Götzendienst, bei dem es eine Konkurrenz gibt von Göttern, Gott bewahre. Sondern es ist eine klare und einfache Religion. Und das ist auch einer der Hauptgründe, und Allah weiß am besten Bescheid, warum die Menschen zum Islam finden. Warum viele Menschen den Weg zum Islam finden, weil sie sehen, dass die Religion ist deutlich, also sie ist deutlich und gleichzeitig sie einfach und verständlich. Warum? Weil natürlich sie mit der Fitra des Menschen übereinstimmt. Allah hat ja den Menschen, subhanahu, Allah hat ja den Menschen, bevor er uns auf die Erde gesetzt hat, hat er von Adam a.s. aus Adam die gesamte Schöpfung, wie heißt es, genommen, wie es im Koran heißt. Auf eine Art und Weise, Allah weiß wie, aus dem Rücken von Adam. Und dann hat er mit allen Menschen gesprochen, wie es in Surat Al-An'am heißt, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتَهُمْ, Entschuldigung, und als dein Herr sinngemäß von Adam seine Nachkommenschaft genommen hat und er zu ihnen gesagt hat, bin ich nicht euer Herr? Und sie sagten, Bala, sie sagten, selbstverständlich. Das heißt, wir alle haben bereits Zeugnis abgelegt, dass Allah unser einziger Herr ist. Wie zeigt sich das in diesem Leben? In der natürlichen Veranlagung des Menschen, in der Fitra des Menschen. Derjenige Mensch, der noch nicht beeinflusst worden ist von seinen Eltern, von irgendwelchen Menschen, die ihn vom rechten Weg abgebracht haben, wenn er hört, La ilaha illallah, wenn er aufgerufen wird, Allah als den einzigen Gott anzubeten, er wird das akzeptieren. Und deswegen, die Menschen, viele, befinden sich gemäß ihrer Fitra, sie hören vom Islam und sie sagen, das stimmt wunderbar überein mit dem, was ich in meinem Herzen verstehen und glauben kann. Im Gegensatz zu Irrlehren, wie zum Beispiel dem Buddhismus, wo gelehrt wird, zum Beispiel, dass das Ziel eines Menschen ist, dass er ausgelöscht wird aus seiner Existenz. Allahu Akbar. Wenn jemand sich darüber einmal Gedanken macht, er bekommt Angst. Weil er möchte nicht aufhören zu existieren. Der Mensch hat Angst vom Tod. Und jetzt willst du nicht nur sterben, sondern du willst aufhören zu existieren für alle Ewigkeit. Das Nirvana, wie sie es nennen. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen wird das niemals die Religion sein, die wahr sein kann. Warum? Weil sie widerspricht dem, womit ich erschaffen worden bin. Ja, wie ich werde erschaffen und dann soll ich etwas machen, was gegen meine eigene Schöpfung ist. Nein, ich mache etwas, was natürlich mit meiner eigenen Schöpfung übereinstimmt. Dann, liebe Geschwister, eine weitere Ayah. Allah sagt, sinngemäß übersetzt, gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf. Subhanallah. Himmel und Erde in 6 Tagen. Himmel und Erde in 6 Tagen. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, all das, was wir sehen können, in 6 Tagen hat er das erschaffen. Ich meine, das ist eine Sache, die ist nicht vorstellbar. Und wenn Allah wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er auch die Himmel und Erde in 5 Tagen erschaffen können. Oder in 8 Tagen. In mehr oder in weniger. Das spielt alles keine Rolle. Aber er hat uns mitgeteilt, dass es 6 Tage sind. Deswegen glauben wir daran, dass es 6 Tage sind. Und Allah weiß, warum er hätte es auch kürzer machen können. Wenn er wollte, er sagt zu einer Sache nur sei und dann ist sie. Richtig? Genauso wie er den Menschen durch sei zum Leben erweckt, so ist all diese Schöpfung für ihn ein leichtes. Und Allah sagte extra im Koran Karim, als Antwort und Widerlegung des Glaubens der Christen und der Juden, als sie behauptet haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Gott bewahre, müde geworden ist, nachdem er Himmel und Erde erschaffen hat. Er sagte subhanahu wa ta'ala, وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. Das heißt, er ist nicht müde geworden durch die Erschöpfung, durch die Erschaffung von Himmel und Erde. Und subhanallah, auch wenn man logisch darüber nachdenkt, wenn jemand zu einer Sache nur sagt, boah, sei und dann ist sie, wodurch wird er dann müde? Oder wie glaubt ihr, hat Gott Himmel und Erde erschaffen? Ja? Deswegen, er sagt zu einer Sache, sei und dann ist sie. Wie wird man dadurch müde? Ich weiß es nicht. Deswegen, der Glaube der Muslime ist immer, alhamdulillah, der einfache und der klare und der deutliche Glaube, der auch nicht zu widerlegen ist. Du kannst ihn nicht widerlegen. Tayyib. Dann sagt er weiterhin, subhanahu wa ta'ala, gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt, das heißt, Himmel und Erde hat er erschaffen, subhanahu wa ta'ala, und danach erhebt er sich über die größte Schöpfung überhaupt, die es gibt. Der Thron Allah subhanahu wa ta'ala ist die größte Schöpfung überhaupt. Wir kennen die 7 Himmel als die größte Schöpfung und danach den Thron Schemel Allahs al-Kursi und danach den Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, hat sich über diesen Thron hoch erhoben. Der Thron ist also die größte Schöpfung und er ist darüber im übertragenen Sinne als auch in Wirklichkeit ist er darüber subhanahu wa ta'ala. Insofern ist er der Größte, subhanahu wa ta'ala, und auch der Höchste. Deswegen sagen wir auch in unseren Gebeten immer, subhan rabbi al-a'la. Al-a'la ist der Höchste. Ja? Höchste in welcher Hinsicht? In beiden Hinsichten. Im übertragenen Sinne, als auch in Wirklichkeit. Als auch in Wirklichkeit. Deswegen jeder Mensch, der an seinen Herrn denkt, dessen Gedanken richten sich automatisch nach oben. Weil der Mensch von Natur aus so gepolt ist, wie man sagt, dass er glaubt, dass sein Herr hoch oben im Himmel ist und nicht auf der Erde und nicht vermengt mit seiner Schöpfung, wie das die irregeleiteten Sekten sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Er subhanahu wa ta'ala, er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen versucht. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Das heißt, alles ist sein Befehl, damit du nicht irgendwie falsche Gedanken eingepflanzt bekommst, dass alles zufällig erschaffen sein soll nach einer Explosion, wo sich dann die einen Moleküle mit den anderen verbunden haben und aufgrund von Gravitation irgendwie was zusammengekommen ist und zufälligerweise mal ein Universum entstanden ist in dieser Perfektion, wie wir sehen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat Himmel und Erde und Sonne und Mond und Gestirne erschaffen, aber alles gemäß seinem Befehl subhanahu wa ta'ala. Es ist also kein Durcheinander, sondern es ist eine Ordnung. Allah sagt, sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah, der Herr der Welten. Subhanahu wa ta'ala. Surat al-A'raf, Vers 54. Und die letzte Ayah, für heute, inshallah ta'ala, die der Autor erwähnt hat, und der Herr ist der Anbetungswürdige. Das heißt, er will dir sagen, wir haben den Begriff Rabb. Rabb ist unser Herr. Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Rabb. er will dir sagen, dass aus diesem, und wir haben gesagt, Rabb bedeutet unter anderem, dass er der Schöpfer von allen Dingen ist. Weil einer der Begriffe von Rabb ist, eine Bedeutung von Rabb ist Khaliq, der Schöpfer von allen. Er will dir jetzt sagen, dass wenn du Allah als deinen Rabb anerkannt hast, so wie das die Götzendiener gemacht haben, sie haben Allah als ihren Rabb anerkannt, dann folgt daraus automatisch, dann folgt daraus zwangsläufig, dass er der Anbetungswürdige ist, dass er dein Ilah ist und dein Gott ist. Und dass das eine vom anderen nicht trennbar ist. Und dass deswegen die Götzendiener auf dem Irrweg sind. Weil sie Allah als ihren Herrn anerkannt haben, aber sie trotzdem neben ihm andere angebetet haben. Weil man könnte sagen, wo ist der Zusammenhang? Wir sagen, der Zusammenhang ist deutlich im Koran Karim zu finden. Allah sagte sinngemäß in Surat Al-Baqarah in der 21. und 22. Ayah, O ihr Menschen, ja ayyuhan nas, u'budu rabbakum, dient eurem Herrn. Okay? Das ist der Zusammenhang. Dient, die Dienerschaft, Al-Uluhiyya, zusammen mit Al-Rububiyya. Uluhiyya mit Rububiyya ist nicht mit voneinander zu trennen. Das eine folgt aus dem anderen. Das eine ist mit dem anderen verknüpft. O ihr Menschen, dient eurem Herrn. Macht Ibadah für euren Rabb, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. Allah Azza wa Jal erzählt uns in dieser Ayah, dass die Tatsache, dass er der Rabb ist, dass er der Lenker des Universums ist, dass er der Schöpfer bedeutet, dass er derjenige ist, der die Erde zu einem Ruhebett gemacht hat. Dass er das, den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat. Dass er derjenige ist, weil er ist der Rabb, er derjenige ist, der das Wasser herabkommen lässt. Also gebührt ihm einzig und allein auch die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, wenn du Allah danken willst. Wie willst du Allah danken? Allah braucht deinen Dank nicht. Also, und Allah ist anders als du. Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Also wie willst du ihm danken, subhanahu wa ta'ala? Du musst ihn fragen, O Herr, wie soll ich dir danken? Allah ist anders als wir. Allah ist kein Geschöpf, er ist der Schöpfer. Wie soll ich dir danken, O Herr? Er sagt dir, bete mich an. Das ist der Zusammenhang. So einfach ist er. Und diese Anbetung, diese Anbetung braucht er nicht einmal. Er verlangt sie von dir und sie ist zu deinem eigenen Gunsten. Und deswegen endet die Ayah und sagt, so stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es noch besser wisst. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Andad ist der Plural von Nid. Nid sind Partner, Teilhaber, Gleichgesinnte. Deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt worden ist, was ist die schwerwiegendste Sünde, da sagte er, dass du Allah niemandem beigesellst, wo er doch derjenige ist, der dich erschaffen hat. Und in diesem Zusammenhang natürlich gibt es viele Ayat und viele Hadithe, die darauf hinweisen, dass das das Wesentliche ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, dass wir ihn alleine anbeten und ihm niemanden beigesellen. Aber ich will, wie gesagt, dass wir diesen Zusammenhang verstehen. Ich will das im Zusammenhang verstehen. Denn Ibn Kathir beendet, das ist der letzte Satz für heute, er sagte, der Schöpfer von all diesen Dingen ist derjenige, der der Anbetung würdig ist. Der Schöpfer von all diesen Dingen ist derjenige, dem die Anbetung einzig und allein gebührt. Weil der Zusammenhang ist, wenn Allah derjenige ist, der dir Gaben gibt, und mich mit Gaben überschüttet, sodass du in diesen Gaben versinkst. Und du dankbar sein möchtest. Wie willst du dankbar sein? Einem Menschen gegenüber kannst du dankbar sein, indem du ihm sagst, danke. Indem du ihm etwas, indem du die gute Tat mit einer guten Tat ausgleichst. Oder entgegnest. Indem du von ihm übel abwendest. Aber all diese Dinge für Allah subhanahu wa ta'ala, sie bringen nichts, weil was heißt, sie bringen nicht? Ich meine, all diese Dinge, du weißt erst, dass Allah etwas von dir will, wenn er es dir mitgeteilt hat. Weil du kannst nicht von den Menschen auf den Schöpfer subhanahu wa ta'ala schließen. Das geht nicht. Weil Allah ist anders als die Menschen. Also fragst du ihn, O Herr, wie möchtest du denn, dass ich dir dankbar bin? Er sagt dir, indem du mich alleine anbetest und mir nichts beigesetzt. Und das ist der Zusammenhang. Und es ist sehr einfach zu verstehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Wissen und mein Wissen vermehren und unseren Iman stärken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung nicht zur letzten Sitzung machen, die wir haben, sodass wir inshallah ta'ala noch mehr profitieren können aus den Worten des Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein und jedem Gelehrten barmherzig sein, der in der Vergangenheit gelebt hat, der heute noch unter uns verweilt und auch in der Zukunft verweilen wird. Möge Allah ihnen ihre Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie um Rangstufen erhöhen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie mit den Propheten und den Märtyrern und mit den wahrheitsliebenden und den rechtschaffenden Menschen auferstehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die höchsten Stufen im Paradies gewähren, dafür, dass sie uns unsere Religion gelehrt haben und dass sie die Religion des Islam uns weitergegeben haben, ohne etwas daran zu verändern, sondern sie haben sie genauso weitergegeben, wie sie sie gehört haben von ihren Gelehrten zuvor. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.